Goldbach und Hein. Goldbach und Hein von den Streamers der Media Design Hochschule Düsseldorf. Goldbach, wir senden. Warte, kurz sammeln. Ja, Heinen, wir haben auch schon wieder eine ganze Stunde Sendezeit nur für uns. Da fliegt mir auch schon wieder das Blech weg. Was machen wir denn überhaupt damit? Goldbach, Wahnsinn. Wir haben Beiträge zu lokaler Kunst, lokaler Musik, zur bundesweiten Politik und deren Auswirkungen auf die Landeshauptstadt NRWs. Boah. Fang du jetzt bloß nicht an zu weinen. Du spielst doch sonst so einen harten Mann. Misch dich in alles ewig ein. Bist wieder mal selbst schuld daran. Wie damals hinterm Kohlenschacht. Der heut wie ein offenes Grab still liegt. Für wen hast du in dieser Nacht? Als hält die Fresse vollgekriegt. Triffst heut noch oft von damals die. Längst reif und rund und elegant. Doch du kriegst jetzt noch weiche Knie bei einer zarten Hand. Hart trainiert seit diesen Tagen. Bist du heut auf alle Fälle. Doch pass auf, auch Panzerwagen haben eine weiche Stelle. Faust auf Faust, hart ganz hart. Alles das kannst du verdauen. Doch gib zu, zart ganz zart. Hat ihre Hand dich umgehauen. Und das ist halt für Schimmel. Dein ganz privater Krimi. Viel wissen. Auch ihr ist keine Spur zu heiß. Hinter Kohlenbadkulissen wäscht Kohle manche Weste weiß. Und die Kohle fällt nach oben. An solchen Herren hat sich allein schon mancher einen Bruch gehauen. Warst du in bösen Lagen, auf einer Spur, eine Spur zu nah. Ihr frecher Mund mit Widerhaken traf dich ins Herz in der Gefahr. Faust auf Faust, hart ganz hart. Heinen, sag mal, wann warst du eigentlich zuletzt im Kino? Hör mal, Goldbach, ich meine, das wäre so vor einem Monat gewesen. Und du? Ah, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich muss ehrlich sagen, ich genieße es inzwischen, obwohl ich Filmfan bin, auch eigentlich ab und zu mal zu Hause einfach vorm Rechner auf Netflix-Serien oder Filme dann zu gucken. Denn da hast du halt auch nie die Leute, die du im Kino immer hast, die dir dann auf die Füße treten und ihre Nacho-Soße in den Nacken kippen. Das ist doch dann deutlich angenehmer. Heutzutage muss man ja auch sagen, neben dem deutschen Mainstream-Kino spielen Kurzfilme ja auch immer eine größere Rolle in der Filmindustrie. Vor allem kleinen und unbekannten Filmemachern bietet das Format Kurzfilm ja auch eben eine Leinwand, die sonst keine hätten. Die Heinrich-Heine-Universität hier in Düsseldorf hat ja sogar ihr eigenes Filmfest. Ja, ich hatte sogar noch gesehen, dass nach den Anzahl der Einsendungen, die sogar mit einer der größten der Welt sind. Da haben wir uns Mitte November ja sogar für euch umgehört. Viel Spaß. Viel Spaß. Was motiviert dich, 2017 zu einem Kurzfilmfestival zu gehen? Was mich bewegt? Kurzfilme bewegen mich. Und ich war schon mal hier vor 4 Jahren oder 5 Jahren oder so. Und da ich immer noch eingeschriebener Student bin. Keine Ahnung, wurde von Freunden überredet. Also ich hatte sonst nichts vor. Ich glaube, für Kurzfilme ist immer Zeit, weil sie ja so kurz sind. Also ich war die letzten 2 Jahre schon da und mir hat es super gut gefallen. Und ich war sehr begeistert von der Kreativität in den Filmen. Bin immer super gespannt, weil es sehr überraschend ist, was man dann zu sehen bekommt. Und ja, deswegen bin ich dieses Jahr wieder hier. Ich komme hier hin, weil ich generell ein Filmfan bin. Ich liebe Filme aller Art, egal ob lang oder kurz. Ich bin schon eine Weile hier in der Uni. Ich kenne das Filmfest also schon seit längerem und finde, das ist eine coole studentische Initiative, die ich gerne unterstütze. Ein Filmfest nur von Studenten auf die Beine gestellt, das ist eine schöne Sache. Ich war die letzten beiden, oder ich glaube sogar die letzten 3 Jahre, jedes Mal auf dem Kurzfilmfestival und es ist immer wieder schön, Kurzfilme sehen zu können hier an einer Stelle, an 2 Tagen. Eine gute Auswahl und es ist sehr abwechslungsreich. Ja, es macht Spaß. Man kann sich dadurch motivieren, mal wieder Kurzfilme zu gucken überhaupt, weil ich denke, zu Hause findet man selten die Motivation als fachfremder Student zum Beispiel. Würdest du sagen, dass dich das besonders reizt, weil es Kurzfilme sind? Oder was ist vielleicht besonders reizvoll an dem Format Kurzfilm? Nee, Kurzfilme finde ich schon klasse. Weil es kürzer ist als dein Studium. Ja, da steckt halt meistens eine Message hinter, ein bisschen versteckt auch teilweise. Und das, finde ich, hat seinen Reiz. Also gerade beim Filmfest Düsseldorf reizt mich die Internationalität und das Studentische. Es ist sehr schön, es ist seit Jahren sehr schön. Es wird von Jahr zu Jahr internationaler und ich begrüße zum Beispiel auch Filmemacher, dass die jetzt aus der Chinesischen Republik hier hingekommen sind. Ja, also sehr gut. Ich bin generell Filmfan, aber ich finde es bei Kurzfilmen halt, es ist wirklich eine Kunst, es auf den Punkt zu bringen und in so kurzer Zeit eine bestimmte Message rüberzubringen. Und das ist halt wirklich sehr beeindruckend zu sehen, wie manche Regisseure das so auf den Punkt bringen. Man kriegt in kurzer Zeit viel Stoff zum drüber nachdenken und diskutieren. Also jetzt haben wir 5 Filme gesehen und wir haben jetzt 10 Minuten lang allein schon über einen Film gesprochen. Ja, es ist immer wieder faszinierend, finde ich, wie viel man in so kurze Zeit an Botschaft und Bedeutung reinpacken kann, wenn es gut gemacht ist. Ah, es ist immer sehr gemütlich hier. Es ist, wie gesagt, eine gute Auswahl. Man kriegt einen Einblick so in die Kurzfilmszene, vor allem von jungen Filmern oftmals oder auch etwas weniger Mainstream-Filmen und so weiter. Und das ist ganz interessant und man kann immer sich gut mit Leuten hier treffen, ein bisschen was trinken nebenbei und es ist immer eine coole Veranstaltung. Würde ich das auch reizen, wenn hier nur zum Beispiel deutsche Filme gezeigt würden oder sagst du, gerade weil es international ist, ist das vielleicht auch für dich der ausschlaggebende Grund, hier herzugehen? Nationalität ist mir eigentlich relativ gleich. Es kommt nur auf den Inhalt an. Wie verschiedene Nationen verschiedene Themen sehen. Es kommt halt ein bisschen blöd rüber, das ist halt independent irgendwo und es ist nicht jedes Mal irgendwie groß vermarktet und sowas. Also es ist mir egal, woher es kommt, solange es irgendwie unabhängig ist und dann auch irgendwie was anderes sein kann. Wobei auch nicht alles dabei natürlich gut sein muss. Ich sehe Düsseldorf als internationale Stadt, also soll es auch so international bleiben. Also das Internationale ist natürlich super cool, aber ich glaube, dass wir hier in Deutschland auch super viel Potenzial haben. Also würde ich es mir auch angucken, wenn es nur deutsche Produktionen wären. Der Kurzfilm ist vielleicht ja, das Gedicht unter den Filmen, ja, wenn man so will. Genau, ganz, ganz viel Bedeutung und Botschaft auf möglichst kleinem Raum. We get it almost every night. They don't bark and they don't bite, they keep their shower all the night. Everybody was dancing in the Wer von euch in letzter Zeit die Nachrichten verfolgt hat, wird festgestellt haben, wir haben inzwischen 2018 und noch immer keine Regierung. Und genau zu dem Thema habe ich jetzt nochmal ein besonderes Schmankerl für euch. Eine Satire von Goldbach und Hein. Viel Spaß. Christian war mal wieder genervt von sich selbst und der Gesamtsituation. Fortwährend stufte er die anderen als Niedrigleistende ein, da er allein den Sandkuchen zu backen schien. Auch seine sonstige altkluge Treue zu unpraktikablen Prinzipien stand der gewünschten Affäre mit Katrin im Weg. Diese brabbelte dafür deutlich belehrender, zum Beispiel darüber, dass Angela und sie als Frauen gegenüber Cem, Horst und eben Christian leicht in der Unterzahl seien. Unding sei das. Christian interessierte das weniger, Horst war chronisch genervt und kam sich zu alt für dieses Spiel vor. Cem startete diplomatische Vermittlungsversuche und Angela brachte wieder alle beim Sandkuchen zusammen. Das Wichtigste sei schließlich, dass alle noch ruhig in ihren Bettchen schlafen könnten. Moderates Nicken allseits. Weder Lust noch Grund zum Widerspruch. Sarah kommt dazu und mault, der Christian habe ja viel mehr und feineren Sand. Der wiederum will nicht neben dem auf einmal ankommenden Jungen im Grundschulalter sitzen. Der habe einen komischen Hundepullover. Cem und Katrin rätseln derweil über Herkunft und CO2-Bilanz des Sandes. Angela und Horst hauen sich auf die Oberarme. Martin schaut von etwas abseits argwöhnisch drein und benutzt die gleichen Förmchen wie Angela, behauptet aber, sein Sand sei besser, gerechter und gleicher. Mittlerweile aus der Ferne krakeelen Alice und Alexander. Keiner hört sie und es ist ihnen egal. Die Szene wiederholt sich fortwährend und mit viel gutem Willen ist der Ansatz eines Sandkuchens zu sehen. Wenn sie nicht gestorben sind, dann backen sie noch heute. Something to say. Gefällt. Es ist schön, doch unter uns, ich hätt's mir größer vorgestellt. Wir sind beim Café in Paris. Du schreibst mit Freunden aus Berlin. Ihr wärt so gerne VIPs bei einer Expo in Beijing oder lieber Volunteers bei einem Hilfswerk in doch keinen Film, bevor du ihn nicht kennst. Und du fragst nach meinem AIDS-Test, bevor du mit mir pennst. Du rebellierst, du bist dagegen. Immer wenn zur Stimmung passt, du hast einen Schirm dabei bei Regen, ein Pyjama für die Nacht, für die Nacht. Vögel fliegen in den Sonnenuntergang hinein. Ich sag du, ich, wir zwei für die Ewigkeit. Und du sagst, ach Baby, du und dein Romantik-Scheiß. Es ist schön mit dir, doch es könnte schöner sein. Im Leben eine Stunde, das nennst du Philosophie. Und die Liebe ist im Grunde eigentlich auch nur Chemie. Wer nicht schwimmen kann, der taucht. Findest du ein starkes Glied wegen der Ironie im Text und den schönen Harmonien. Harmonie. Vögel fliegen in den Sonnenuntergang hinein. Ich sag du, ich, wir zwei für die Ewigkeit. Und du sagst, ach Baby, du und dein Romantik-Scheiß. Es ist schön mit dir, doch es könnte schöner sein. Zurück bei Goldbach und Hein. In Düsseldorf hat sich ja in den letzten Jahren die Art-Szene auch sehr vergrößert. Und im letzten November kam als Art-Messe noch die Art Düsseldorf hinzu. Und es folgt ein kritischer Beitrag von Herrn Goldbach. Böhler steht hier in großem Leuchtbuchstaben über einer hektischen Menschenmenge. Auf dem Gelände dieses ehemaligen Stahlwerks findet heute zum ersten Mal die Art Düsseldorf statt. Von klassischen Gemälden, Paul Klee und Miro, Zeichnungen von Yves Saint Laurent und Skulpturen von Tony Craig oder dem deutschen Mike Marais über moderne Videokunstinstallationen durfte man hier einiges bewundern heute. Angenehme Atmosphäre, die ich hier heute erleben durfte. Ob die Art Düsseldorf der Art Cologne langfristig ernsthafte Konkurrenz machen kann, bleibt abzuwarten. Gerade bei der Masse an Kunstmessen, die wir in Deutschland und auch gerade hier in Nordrhein-Westfalen jetzt haben. Man darf ja auch die Cologne Fine Arts Fair zum Beispiel nicht vergessen. Mich bewegt jetzt eher die Frage, ob Kunst an solchen Orten heute vom Liebhaberstück zum gerahmten Wertpapier verkommt. Goldbach, ganz am Anfang hatten wir noch einen Beitrag zur lokalen Musik hier in Düsseldorf versprochen. Und du hattest erzählt, du wärst da irgendwie in die Richtung Rap unterwegs gewesen. Rap in Düsseldorf, gibt's das überhaupt? Ja, wer an Rap denkt, denkt vielleicht nicht als allererstes an Düsseldorf, aber wir haben hier tatsächlich ein paar lokale Talente und ich habe mich mit zweien davon getroffen zu Gesprächen über Plot und die Welt. Der Plot, viel Spaß. Wollt ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen, den Leuten, die euch noch nicht kennen, einmal sagen, was ihr macht, wenn ihr nicht rappt? Ich bin Max, Conny ist auch hier. Wir sind von der Band Der Plot. Was wir neben der Musik machen, ist natürlich teils geheim. Können wir natürlich nicht alles rumposaunen. Ich kann so viel sagen, ich studiere Film und bin auch bald fertig mit diesem Studium. Und ja, mehr verrate ich euch nicht. Ich bin Conny, der zweite Rapper von der Band Der Plot und wie es gestern noch ein Kollege ausgedrückt hat, ich bin ein Medienfuzzi. Ich arbeite in einer Medienagentur und ich programmiere tatsächlich. Vielleicht erstmal eine ganz doofe Frage jetzt zum Anfang. Was ist Hip-Hop für euch? Ich habe angefangen Hip-Hop zu hören, weil Max mich draufgebracht hat und Max wurde, glaube ich, von seiner Schwester so ein bisschen draufgebracht irgendwie. Also für mich war Hip-Hop immer gleichgesetzt mit deutschem Hip-Hop, als ich angefangen habe. Also so über den Tellerrand außerhalb der Grenzen Deutschlands gab es für mich erstmal nicht. Das hat recht lange gedauert. Für mich bedeutet Hip-Hop, Musik machen zu können. Ich kann nicht singen, aber ich liebe Musik trotzdem über alles. Und Hip-Hop oder Rap-Musik zu machen, bedeutet für mich halt, daran teilhaben zu können. Das ist eine Sache, für die ich wirklich extrem dankbar bin, weil ich glaube, sonst könnte ich keine Musik, also sonst könnte ich nicht Teil von Musik sein irgendwie. Und das ist voll schön für mich. Ich habe jetzt gerade direkt daran gedacht, zum Beispiel, wenn ich in der Uni bin, unter Filmstudenten bin ich halt so der Hip-Hopper mittlerweile. Immer wenn es irgendwas gibt, was in diese Richtung geht oder sowas, werde ich direkt angeguckt, angesprochen oder so. Ich bekannt als der Hip-Hopper. Und auf einmal merke ich das krass so, die sind alle ganz anders sozialisiert, so ganz andere Musiken, Filme und sowas, Einflüsse gehabt. Und ich merke auf einmal, boah, ich bin wirklich in so einer Blase, bestimmt 15 Jahre gewesen. Das meine ich auch gar nicht negativ, sondern irgendwie ist das schon eine Art Kultur gewesen für mich. Ich denke Hip-Hop, mein Sprachrohr. Ich habe eine Zeit lang, musste ich irgendwie jeden Tag mich damit befassen und ja, also es ist irgendwie ein Teil von mir. Ja. Okay, jetzt sagtest du es oder hast du es gerade schon kurz angesprochen, wie ist das denn für euch in Düsseldorf Hip-Hopper zu sein? Was so das Erkanntwerden und Angesprochenwerden angeht, ist es deutlich weniger geworden. Es gab so die Hochzeit. Wir haben in so einem Video-Battle-Turnier teilgenommen, VCB. Das war 2012, 2013 und das war, glaube ich, auch so die Zeit, wo wir am meisten Bekanntheit hatten im Internet. Und in dieser Zeit war es tatsächlich so, dass wir auch häufiger angesprochen wurden. Ich wohne inzwischen in Köln, da wurde ich angesprochen und auch hier in Düsseldorf wurde man halt häufiger erkannt. Das ist jetzt inzwischen deutlich weniger geworden, aber wenn das noch passiert, dann ist es voll schön, voll angenehm. Also Leute kommen dann immer sehr, sehr positiv auf einen zu und sagen so, hey, du bist doch Conny von Plot und coole Mucke und wann kommt mal wieder was Neues und so. Das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr positiv und angenehm. Also das ist, ich habe jetzt in keiner Weise das Gefühl irgendwie, dass meine Privatsphäre verloren geht oder so. Dafür ist es halt viel, viel zu selten. Also letztens irgendwie wurden wir einmal bei einem Fotoshooting irgendwie angesprochen. Also das passiert irgendwie, weiß ich nicht, viermal im Jahr, fünfmal im Jahr, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Also es ist, wenn es passiert, immer sehr, sehr angenehm und positiv. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so die geilste Hip-Hop-Stadt hier ist, muss ich ehrlich zugeben, weil man so in Berlin und Hamburg und so, also in den größeren Städten noch, ich glaube, eine größere Szene einfach gibt und daher mehrere Andockstellen sozusagen. Ich weiß halt noch früher, als Conny und ich angefangen haben, hier, also händeringend versucht haben, irgendwelche Auftrittsmöglichkeiten zu bekommen, das war nicht so einfach. Es ist halt irgendwie eine sehr punklastige, rocklastige Altstadt-Stadt. Und es war nicht so einfach für uns. Aber es gibt hier auch eine Szene und man muss sich auch irgendwie immer seine eigene Subkultur schaffen. Und das haben wir eigentlich auch geschafft damals. Kleiner historischer Diskurs, gerne um 9 Uhr morgens kann man mich in den Fingern finden, kann ich gerne was über Hip-Hop in Düsseldorf erzählen, so ich kenne mich ganz gut aus. Es gab früher so eine Art Iklak-Squad, früher war noch Fresh Family mit Plattenpapst, so eine türkisch-deutsche Ratingen-Düsseldorf-Posse, die mit die ersten waren, die auf Deutsch gerappt haben oder so. Danach gab es diesen Iklak-Squad und da waren sehr viele coole Leute, Jesen nimmt 2, Adi kennt man vielleicht auch noch von Battles. Den einzigen, der jetzt noch so ein bisschen im, sag ich mal, Rampenlicht ist, ist Flace, der irgendwie später dazu kam. Den sieht man jetzt immer in Kollega-Videos und sowas. Das waren die ersten Gestalten hier in Düsseldorf. Und wir haben auch den einzelnen Leuten immer Demos gegeben von uns, die dann auf kurioseste Weise verloren haben. Und kann ich mich nicht dran erinnern. Kann ich auch voll nachvollziehen jetzt, weil wir einfach noch ziemlich sehr wack waren früher, habe ich das Gefühl. Und deswegen, wir haben halt überall gespielt. Ich habe das Gefühl, dass wir dadurch auch so ein bisschen die Multikulti-Band geworden sind oder die sogenannte Crossover-Band hier, weil es halt nicht die Hip-Hop-Jams gab, sondern wir mussten halt irgendwie bei irgendwelchen scheiß Stadt-Rockfesten zwischendrin spielen und wieder komische Blicke ernten, weil da wieder irgendwelche Hip-Hopper sind zwischendurch. Das war eine harte Schule, aber es ist auch irgendwie geil und irgendwie konnten wir dann mit dem Plot und auch mit der Band dann irgendwann egal wo spielen. Und jetzt sprachst du gerade schon von Berlin oder Hamburg. Was haltet ihr denn von der Musik, die jetzt, was jetzt Hip-Hop ist 2017? Das war ja, vor 5 Jahren sah das vielleicht auch noch ganz anders aus oder von dem, was du jetzt sprachst, was euch vielleicht mal inspiriert hat auch. Also natürlich sieht das anders aus jetzt, das ist ja auch gut. Es wäre ja auch irgendwie schade, wenn jetzt immer nur noch Sammy Deluxe und Blase am Start wären. Also ja, diese Entwicklung, in welche Richtung sich Hip-Hop musikalisch entwickelt, das kann man irgendwie nie beeinflussen. Das ist total das Eigenleben und ich finde es eigentlich immer spannend und ist also eigentlich auch egal, ob man das jetzt so sich so 100% damit identifizieren kann. Irgendwie ahne ich jetzt bei der Frage so ein bisschen unterschwellig dieses, der alte Hip-Hop, früher war alles besser. So eine Einstellung habe ich gar nicht. Ich bin irgendwie nicht so der aktuellste Motherfucker, wenn es um Musik hören geht. Ich merke immer wieder, dass ich irgendwie auf Alben stoße, die schon 5 Jahre alt sind, die ich einfach vollkommen verpasst habe und die dann irgendwie aufsauge. Also ich finde auch immer dann Perlen darunter, die mir selber gefallen. Also ich kann mich damit schon anfreunden. Ich will echt nicht lange stören, wollt nur fragen, wie es dir geht. Kommt mir vor, als hätten wir uns schon so lange nicht mehr gesehen. Ich mein, okay, ab und zu mal zwischen Tür und Angel. Und das auch nicht mehr, seit ich so viel Überstunden mache. Aber auf die Frage nach meinem besten Freund sag ich deinen Namen. Ich denk auch nicht, dass sich das ändert in den nächsten Jahren. Aber tu nicht so, als hättest du die Risse nicht entdeckt, die Zeit, die wir zwei nicht mehr verbringen, hinterlässt. In meiner Küche ist ein Gaffel, du ein Becks. Geblieben ist davon nur noch dein Foto bei WhatsApp. Und so bleibt mir nur Respekt vor den Entscheidungen, die du triffst. Ich frag mich nur manchmal, ob du die Zeiten auch vermisst. 1000 Dinge, die man so im Alltag nicht erwähnt. Ich hoffe, das ist alles nur eine Phase, die sich legt. Und vielleicht kann ich das erst, wenn ich selbst Vater bin, verstehen. All das würde ich sagen, wenn du fragst, wie es mir geht, yeah. Auf mein Grund. All das würde ich sagen, wenn du fragst, wie es mir geht. Auf mein Grund. Glaub mir, all das würde ich sagen, wenn du fragst, wie es mir geht. Auf mein Grund. All das würde ich sagen, wenn du fragst, wie es mir geht. Auf mein Grund. Glaub mir, all das würde ich sagen, wenn du fragst, wie es mir geht. Ich will echt nicht lange stören, wollt nur fragen, wie es dir geht. Kommt mir vor, als hätten wir uns schon so lange nicht mehr gesehen. Ich mein, okay, zwischendurch mal 1-2 SMS werden meinem Interesse an dir aber nicht gerecht. Wenn ich frage, geht's dir gut, mein ich nicht nur die Gesundheit. Ich frag mich, was dich glücklich macht und wo du dich herumtreibst. Früher wusste ich immer, was dich wohnt und wo du steckst. Heute weiß ich nur, du lachst auf deinem Foto bei WhatsApp. Doch vielleicht erzähl ich erst einmal ein bisschen was von mir. Ist ja nicht so, als würde ich ständig sagen, was passiert. Ich geh mit den Jungs auf Tour und wir sind nur noch zu viert. Ich hab mir meine Lieblings-DJ-Stelle tätowiert. Und ich frag mich in Momenten wie gerade eben, was du machst. Wenn ich anrufe und du hebst auch nach dem 7. Mal nicht ab, dann denk ich, vielleicht denkst du ja, du hättest dich getäuscht. Dann würde ich gerne wissen, ob du das mit uns bereust. Auf mein Grund. All das würde ich sagen, wenn du fragst, wie es mir geht. Auf mein Grund. Glaub mir, all das würde ich sagen, wenn du fragst, wie es mir geht. Auf mein Grund. Yeah. All das würde ich sagen, wenn du fragst, wie es mir geht. Auf mein Grund. Glaub mir, all das würde ich sagen, wenn du fragst, wie es mir geht. Hey there, I'm using WhatsApp. Nee, leider nein, mein Status verrät's, obwohl er das Gegenteil meint. Ich schreib dir nicht, kann ja sein, dass du zum Telefon greifst oder wir uns zufällig irgendwo begegnen, wer weiß. So im Real Life, von Angesicht zu Angesicht. Daher hab ich wieder keine Nachricht an dich abgeschickt. Und du genauso nicht, wir haben schon immer gleich getickt. Wie kommst du klar mit deinem Sarg, was machen deine Kids? Rauchst du immer noch die Big Packs leer und kochst den Fraß in der Kantine? Ja, gemocht hast du das niemals sehr. Bei dir lief viel verkehrt, nicht nur im Job, auch mit Frauen. Und ist es dauernd, ey, die ficken meinen Kopf alleine gegen alle. Warum weißt nur du, ist 2 Schritte zurück, macht man einen auf dich zu. Ist das immer noch so? Das frage ich mich gerade jetzt. Komm, ich ruf dich einfach an, doch es ist jahrelang besetzt. Auf mein Grund. All das würde ich sagen, wenn du fragst, wie es mir geht. Auf mein Grund. All das würde ich sagen, wenn du fragst, wie es mir geht. Auf mein Grund. All das würde ich sagen, wenn du fragst, wie es mir geht. Auf mein Grund. All das würde ich sagen, wenn du fragst, wie es mir geht. Willkommen zurück bei Goldbach und Heim. Ja, für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben, jetzt noch der zweite Teil vom Interview mit der Düsseldorfer Rap-Crew, der Plot. Sprachst du vorhin kurz über musikalische Einflüsse? Was sind vielleicht jetzt außerhalb von Hip-Hop, um da mal ein bisschen jetzt auch von wegzukommen, musikalische Einflüsse, die euch noch geprägt haben? Wie gesagt, wir haben, glaube ich, beide angefangen mit ausschließlich deutschem Hip-Hop. Das ist das, was wir ganz am Anfang eigentlich ausschließlich gehört haben. Dann nach und nach kam halt auch noch sehr viel amerikanischer Hip-Hop dazu. Wir haben, glaube ich, am Anfang waren wir sehr, sehr wirklich Hip-Hop-fixierte Menschen. Nicht zuletzt auch durch die Jungs von der Band, die wir dann kennengelernt haben, die ja selber mit einem ganz anderen musikalischen Background kommen. Also Dominik und Elias waren halt eigentlich vorher in einer Metalcore-Band gespielt, bevor wir das Plot-Projekt angefangen haben. Nicht zuletzt dadurch haben wir, glaube ich, auch irgendwie gelernt, uns so ein bisschen auch zu öffnen für andere Musikstile und für andere Musikrichtungen und einfach mal ein bisschen nach links und rechts zu schauen. Inzwischen ist es bei mir so, dass ich Privatmusik auf jeden Fall in ganz viele Richtungen höre. Also, weil ich inzwischen irgendwie ganz viele tolle Sachen und ganz viele schöne Musik in unterschiedlichen Musikbereichen gefunden habe. Ich bin irgendwie ein bisschen Spotify verseucht wie viele, also dass man irgendwie gar nicht mehr so richtig auf die Suche nach Musik geht und irgendwie gar nicht mehr so aktiv ist, sondern man ist bei Spotify und lässt sich irgendwie berieseln mit dem Mix der Woche und mit irgendwelchen Vorschlägen. Die funktionieren auch. Also ist es wirklich so, dass ich dadurch eigentlich nur noch mich beeinflussen lasse, sage ich mal, in meiner, oder halt was Freunde sagen, was ich auschecken soll natürlich. Als ich noch so aktiv Beats gebaut habe, da habe ich wirklich viel gehört und dann je kurioser, je älter, je unbekannter, desto besser und sowas. Aber das war nie so eine richtige, also ich hatte da nie so ein Fantum. Ich war echt immer nur Hip-Hop und mit dem Rest kannte ich mich auch überhaupt nicht aus und so. Und mittlerweile ist es schon so, dass ich vor allem so eine Affinität habe für viel so Instrumentalmusik. Sagst du, man öffnet sich? Würdet ihr sagen, dass Hip-Hop generell vielleicht da ein bisschen breiteres Spektrum vielleicht jetzt bietet als vor ein paar Jahren? Ich glaube, dass die Leute, die Musik, die diesen Hip-Hop-Stil prägen, sind ja auch inzwischen durchaus auch viele Leute, die auch inzwischen ein bisschen älter, die werden ja genau den gleichen Prozess durchgemacht haben, wie wir den eben beschrieben haben. Ne? Dadurch, dass die ja auch immer noch das Musikbild prägen, gilt das, glaube ich, umso mehr. Dann hast du solche Künstler wie zum Beispiel einen Casper, der ja auch sich absichtlich so positioniert als jemanden, der eigentlich auch sehr, sehr rockaffin ist. Wenn ich halt sehe, dass der ja auch irgendwie, glaube ich, einmal im Monat seine Top 10 Songs oder Top 10 Alben postet, dann, glaube ich, achtet der auch immer sehr, sehr genau darauf, dass da auch möglichst viele genrefremde Songs und Künstler irgendwie dabei sind. Das gehört irgendwie dazu. Das, was früher halt irgendwie Samplen und Beats machen war, irgendwie war sehr, sehr Hip-Hop fokussiert, aber inzwischen die deutschen Hip-Hop-Produzenten sind so erfolgreich gut geworden und schauen auch so viel über den Tellerrand, dass auch allein von den Produktionen her, das, glaube ich, verliert man immer so ein bisschen aus dem Auge, wenn man sich nur die Rapper anguckt irgendwie. Ich glaube, dass der moderne Hip-Hop auch sehr, sehr viel dadurch gewinnt, dass er sich auch an anderen Stilen bedient. Auf jeden Fall. Ja, irgendwer hat ja auch mal gesagt, ne, wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, ne? Betreibt Inzest, das war genau. Christian Delay. Wie habt ihr euch denn entwickelt, den Plot? Als Namen gibt es ja schon relativ lange. Wir machen ja jetzt auch einen Podcast, an diesem Tisch übrigens auch. Wir haben da auch einen 2,5-stündigen Podcast über den Plot gemacht. Da fassen wir es kurz zusammen. Conny und ich kennen uns seit der Schule und wir haben auch da auch schon entschieden, irgendwie Mucke zu machen. Und ja, jetzt sitzen wir immer noch hier. Also war das für euch immer schon klar, dass der Plot, dass das irgendein Projekt wird? War das klar, dass das jetzt Rap wird? Oder hätte der Plot auch Reinigungsunternehmen werden können oder so? Es hat definitiv mit der Musik angefangen. Ja. Es war irgendwie so dieses gemeinsame Interesse an der Musik und diese Faszination für Musik und auf der Bühne stehen und das erste Mal auf solche Konzerte gegangen und dann die Leute gesehen haben, die da auf der Bühne standen und sich zu denken, so, wow, das will ich auch für mich haben. Dadurch, dass Max und ich, wir kennen uns jetzt, ich glaube, 19 oder 20 Jahre und dadurch, dass wir jetzt so lange zusammen kreative Projekte machen, auch hauptsächlich musikalische Projekte, aber dazu gehören ja auch Musikvideos, dazu gehört ja auch das ganze Ding zu vermarkten und so, also wir sind zusammen als Freunde halt irgendwie sehr, sehr viel kreativ unterwegs und machen sehr, sehr viel. Deswegen haben wir letztens auch gesagt, so ja, wir könnten auch durchaus andere Projekte machen. Und deswegen haben wir zum Beispiel jetzt angefangen mit diesem Podcast-Projekt und wir hatten auch durchaus mal überlegt, ob wir nicht mal zusammen filmisch irgendwie was umsetzen wollen. Also ich glaube schon, dass sozusagen diese Konstellation Conny Max eine sehr kreative und produktive Konstellation ist und deswegen können wir theoretisch irgendwann auch eine Reinigungsfirma aufmachen, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Das würde funktionieren, aber das Plot-Projekt war schon immer als musikalisches Projekt gedacht. Ich weiß, man hat sich irgendwie nie so Gedanken gemacht, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Man hat einfach immer weitergemacht und es hat sich einfach so gezeigt, hier funktioniert irgendwie was. So, man kann sich aufeinander verlassen und man kann irgendwie schön kreativ sein im Team. Und das macht ja Spaß. Deswegen machen wir es halt immer weiter und kann von mir aus immer so weitergehen. Dachte ihr, der Plot macht jetzt noch andere Projekte erstmal? Oder also das letzte Album ist ja jetzt, glaube ich, 2 Jahre her. Nach dem letzten Album haben wir natürlich auch wieder angefangen, neue Musik zu produzieren und wollten aber ganz klar irgendwie, haben uns als Ziel gesetzt, nochmal neu zu definieren auch. Wir haben eigentlich vor jedem Album, das wir gemacht haben, schon nochmal so eine Reflexionsphase gehabt und irgendwie überlegt, wie soll jetzt das nächste Album aussehen. Und das hatten wir jetzt auch nach Interrobang. Da haben wir halt sehr, sehr viel rumprobiert und haben irgendwie in 1000 verschiedene neue Richtungen irgendwie gedacht und rumprobiert und Songs gemacht. Einfach, wir waren einfach noch nicht an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, das ist es jetzt und wir wissen jetzt die Marschrichtung und jetzt können wir 12 Songs machen und dann ist das neue Album da. Also wir sind jetzt halt sozusagen auch gerade, wir sind gerade noch dran und versuchen eben diese neue Richtung zu finden. Um aber in der Zwischenzeit irgendwie ein bisschen kreativen Output zu haben, haben wir halt überlegt, dass wir einfach Bock hätten, mal auch so einem Podcast-Format zu probieren. Das haben wir mit dem Podcast eben gemacht und deswegen haben wir es in Staffeln gedacht. Also wir haben jetzt sozusagen die erste Staffel gemacht, 8 Folgen. Dann erstmal danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, ja, für Gespräche über, ja, kurzes Interview. Max hat gerade erst die Brille abgelegt. Geht wieder nicht los jetzt. Du kannst auch noch über irgendwas referieren, wenn du möchtest. Ja, ihr könnt uns nicht nur auf Podcast, bei Spotify und so treffen, ihr könnt uns auch in Düsseldorf und Köln treffen, auf der Straße, wenn ihr uns seht. Sprecht uns ruhig an. Ja, ich weiß nicht, über was ich noch referieren soll. Habt ihr noch ein Thema, dann hau ich raus. Ich jetzt gar nicht, aber du kannst irgendwen grüßen, wenn du möchtest. Boah, wer könnte das denn hören? Die ganze 8B. die ganze 8B des Luise-Gymnasiums. Das hat man früher immer so gemacht, oder? Also ich grüße die gesamte 8B und besonders Luisa und Mertens. Martin. Und es wird aussortiert, aussortiert, aussortiert. Die Genprobe entspricht nicht ganz der Norm, also nochmal von vorn. Künstliche Schwangerschaft, vierter Anlauf und siehe da, du wirst geboren. Elite-Schule, Früherziehung, Cello-Unterricht. Und wehe dir, wenn du nicht das Stipendium kriegst. Japanisch lernen, mathematische Formeln im Schlaf können. Karriereleiter, Karriere, verglaste Fahrstühle. Studium im Ausland, Studium mit Auszeichnung. Soziale Kontakte, du brauchst keine. Jeden Morgen 5 vor 6 aufstehen, laufen gehen. Blutdruck messen, Börsenkurse und Tendenzen. Schnell unter der Dusche checken, CNN und N24 analysieren. Termine wahrnehmen und laufen, Papiere signieren. Die Augen fallen zu, nein, es gibt Amphetamin und 1000 leistungssteigernde Mittel der Pharmaindustrie. Was passiert? Hier wird manchmal schwindelig und so. Und diese Stimmen in dein Kopf, die nicht verschwinden wollen, los. Verdräng es, du bist ein Übermensch, ein Überwesen. Dir kann gar nichts mehr passieren, du musst so funktionieren. Wir sind keine Menschen mehr. Wir sind jetzt was anderes, wir sind keine Menschen mehr. Wir sind jetzt was anderes, wir sind keine Menschen mehr. Wir sind jetzt was anderes, anderes, anderes. Wir sind keine Menschen mehr, wir sind jetzt was anderes. Wir sind programmiert, innoviert, sind was anderes. Guck, wie die Krone der Schöpfung mich in die Mangel nimmt und demonstriert, wozu die Übermenschen imstande sind. Wir sind keine Menschen mehr, wir sind jetzt was anderes. Wir sind programmiert, innoviert, sind was anderes. Guck, wie die Krone der Schöpfung mich in die Mangel nimmt und demonstriert, wozu die Übermenschen imstande sind. Ich bin der Übermensch, letztes Kapitel des Homo Sapiens. Sieh, wie die Schöpfung den Schöpfer langsam zu Grabe trägt. Ich hab ihm Ethik und Mitgefühl in den Sack gelegt und planier den Garten Eden im Zeichen von Davids Lehre. Ich bin auf geradem Wege zur Spitze der Nahrungskette. Ein paar betagte Menschen hoffen, ihre Art zu retten. Doch zwischen Mensch und Maschine schwinden die klaren Grenzen. Adams Enkel beugen sich dem Größenwahn der Nanotechnik. Ist denn der perfekte Mensch noch ein Mensch? Und ist Fehlerhaftigkeit fester Teil von Existenz? Sind 46 Chromosomen vielleicht nicht genug? Proteinstruktur, Skelett und Doppelhelix vom Verfluch. Redet ihnen zu, erzählt es Kindern und Erwachsenen. Das Ende eurer Rasse wurde von Menschenhand geschaffen. Wir sind Übermenschen, Evolution revolutioniert. Die Menschlichkeit versiegt, wenn die Maschine dominiert. Was passiert? Hier wird manchmal schwindelig und so. Und all die Stimmen in deinem Kopf, die nicht verschwinden wollen. Verdräng es, du bist ein Übermensch, ein Überwesen. Dir kann gar nichts mehr passieren, du musst doch funktionieren. Wir sind keine Menschen mehr. Menschen mehr. Wir sind jetzt was anderes, wir sind keine Menschen mehr. Wir sind jetzt was anderes, wir sind keine Menschen mehr. Wir sind jetzt was anderes, anderes, anderes. Wir sind keine Menschen mehr, wir sind jetzt was anderes. Wir sind programmiert, innoviert, sind was anderes. Guck, wie die Krone der Schöpfung dich in die Mangel nimmt und demonstriert, wozu die Übermenschen imstande sind. Wir sind keine Menschen mehr, wir sind jetzt was anderes. Wir sind programmiert, innoviert, sind was anderes. Guck, wie die Krone der Schöpfung dich in die Mangel nimmt und demonstriert, wozu die Übermenschen imstande sind. Hör mal, Hein, was ein Ritt auch schon wieder heute, oder? Ja, Goldbach, und es war noch nicht mal ein Pferd dabei. Nee, ist auf jeden Fall schon wieder Zeit, jetzt in den Sonnenuntergang zu reiten. An alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Goldbach und Hein von den Streamers der Media Design Hochschule Düsseldorf. Tschüssi. Goldbach und Hein. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cetirizine, your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. Sleep, my love, love, love. She bruises calls, she's blooded pistol shows. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, love, love, love. La, la, la, la. Muscle to muscle and toe to toe. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, just in fact, the scene, my love, love, love.